Zu keiner Zeit hat man sich wohl so intensiv mit dem Thema Energie und deren Quellen auseinandergesetzt wie heute. Auch aus Pflanzen lässt sich beispielsweise Energie gewinnen. Dazu jetzt unsere Biologiesendung Brennstoffe von Wald und Fels. My Lords, was soll aus England werden ohne Holz? Mit Holz bauen wir unsere Häuser und Schiffe. Holz verheizen wir in unseren Kaminen. Holz braucht der Bäcker zum Brotbacken. Und ohne Holz bringt auch der Schmied das Eisen nicht zum Glühen. Aber wo sind heute die einst riesigen Wälder, der Reichtum Englands? In den letzten 100 Jahren haben wir mehr Holz verbraucht, als nachwachsen konnte. Wenn ich mich heute aus Sorge um unser Land aufhängen wollte, würde es mir schwer fallen, einen Baum dafür zu finden. Der Redner im englischen Parlament hatte recht. Damals um 1550, also vor rund 400 Jahren, herrschte in England ein gewaltiger Holzmangel. Da Holz aber der Hauptbrennstoff war, bedeutete das eine ernste Krise für die gesamte englische Wirtschaft. Ich rate jedem, der Erze fördert, in die Mitte der Erde zu bohren. Wie durch die Arbeit von Riesen. Wir sollten die Berge auseinanderreißen, damit man sehen kann, was in ihnen ist. Dass wir uns der kostbaren unterirdischen Schätze bemächtigen. Reißet die Berge auf. Diesem Ratschlag eines britischen Zeitgenossen folgten die Engländer damals. Sie fanden in den Bergen aber weniger Erze als vielmehr schwarzes Gestein. Kohle. Bald darauf beheizte man die Wohnungen und Betriebe in England mit Kohle, die weitaus mehr Energie enthält als Holz. Die Betriebe wurden größer, neue Maschinen wurden entwickelt, die Industrie entstand. Ende des 18. Jahrhunderts verwendete man schon in ganz Europa Kohle statt Holz. Knapp 60 Jahre später aber wurde eine weitere Energiequelle entdeckt, das Erdöl. Seit Beginn unseres Jahrhunderts haben Erdöl und Erdgas die Kohle mehr und mehr verdrängt. Heute liefern sie den größten Anteil unserer Energie. Vor etwa 20 Jahren schließlich lernte man eine neue Energiequelle zu nutzen, die Kernenergie. So stehen uns heute Kohle, Erdöl, Erdgas und die Kernenergie zur Verfügung. Wer denkt da noch an die englische Energiekrise vor 400 Jahren zurück? Die Ölvorkommen der USA, Europas und Japans werden in wenigen Jahren bis auf die letzten Tropfen verbraucht sein. Das meldete 1972 der erste Bericht von Wissenschaftlern des Club of Rome. Nur in den großen Ölförderländern wird das Öl noch einige Zeit sprudeln. Aber unsere Generation wird 80% des gesamten Öls und Gases der Erde verbrauchen. Wenn die Energiepolitik nicht grundlegend geändert wird. Der Kohlendioxidgehalt der Erdatmosphäre nimmt bedrohlich zu. Ein Grund, die Verbrennungsgase von Kohle. Man könnte die Abgase natürlich reinigen durch Filter, Entschwefelungsanlagen und bessere Verbrennung. Aber das kostet Unsummen. Kohle und Erdöl sind in der Natur entstandene Rohstoffe. Aber die Natur brauchte rund 300 Millionen Jahre, um sie zu erzeugen. Wir Menschen vernichten diese Rohstoffe in wenigen Jahrzehnten. Kohle und Erdöl sind also äußerst problematische und begrenzte Energiequellen. Sie wachsen nicht nach. Und Kernenergie ist heute noch immer nicht sicher genug, wie zahlreiche Unfälle und Abschaltungen von Reaktoren zeigen. Heute stehen wir wieder vor einer Energiekrise. Und das in der ganzen Welt. Woher soll unsere Energie in Zukunft kommen? Vielleicht wieder aus dem Holz? Pflanzen, die älteste Energiequelle der Menschen, könnten auch eine Energiequelle der Zukunft sein. Eine Energiequelle, die sich immer wieder erneuert. Woher nimmt die Pflanze die Kraft dazu? Ein Blatt. Ein grünes Blatt. Der Himmel. Strahlend blauer Himmel. Die Sonne scheint. Die Strahlen der Sonne fallen auf das grüne Blatt. Der grüne Farbstoff des Blattes, das Chlorophyll, nimmt die Energie dieser warmen Sonnenstrahlung auf. Mit dieser Energie setzt die Pflanze Kohlendioxid aus der Luft und Wasser aus dem Erdreich zu einer neuen chemischen Verbindung zusammen. Kohlenwasserstoffe entstehen. Traubenzucker ist zum Beispiel ein solcher Kohlenwasserstoff. Andere Nährstoffe aus dem Boden kommen hinzu. Die Pflanze bildet Zellulose, Eiweiße und Fette. Zusammen mit den Kohlenwasserstoffen sind dies die Grundstoffe einer Pflanze. Diese Stoffe bildet die Pflanze mit Hilfe der Sonnenstrahlen, der Sonnenenergie, die vom Himmel auf ein grünes Blatt einstrahlt. Diesen Vorgang, der in allen Pflanzen stattfindet, nennt man Photosynthese. Das Wort kommt aus dem Griechischen. Photo bedeutet Licht und Synthese heißt zusammensetzen. Mit Hilfe des Sonnenlichts setzt die Pflanze also neue Stoffe zusammen. Sie braucht zum Wachsen nur Licht, Erde, Luft und Wasser. Pflanzen sind chemisch gespeicherte Sonnenenergie. Nur ein kleiner Teil der Sonnenstrahlung, die unsere Erdoberfläche erreicht, weniger als ein halbes Prozent, wird von den Pflanzen eingefangen und durch die Photosynthese gespeichert. Und doch ist das eine weitaus größere Energiemenge, als wir heute in der ganzen Welt verbrauchen. Steckt in den Pflanzen vielleicht die Lösung unserer Energieprobleme? Dazu ein Fachmann. Pflanzen werden unser Energieproblem sicher nicht lösen. Pflanzen sind ja für uns nicht nur Energiespeicher. Außerdem ist es gar nicht so einfach, die in den Pflanzen gespeicherte Energie zu nutzen. Wir müssten sie in Wärme, Licht und in Antriebsenergie für unsere Maschinen umwandeln. Dafür gibt es zwar eine ganze Reihe verschiedener Verfahren, aber keines, das nicht neue Probleme brächte. Am einfachsten ist es natürlich, Pflanzen zu verbrennen. In vielen Ländern der Erde sind Holz, getrocknete Pflanzen oder auch getrockneter Tierdung auch heute noch der einzige Brennstoff zum Kochen und zum Heizen. Mein Mann ist Bauer. Ich wünschte, er wäre es nicht. Ich wünschte, er würde in irgendeiner Stadt in Tansania Arbeit finden. Bei uns hier im Dorf kochen wir nämlich mit Holz und heizen mit Holz. Holz ist das Wichtigste für uns. Außer der Nahrung natürlich. Aber wie sollen wir Brot backen ohne Holz? Wie Fleisch braten? Früher, da haben wir noch viel Brennholz gefunden. Aber heute? Holz gibt es hier immer weniger. Unsere Männer müssen jeden Baum fällen und jeden Strauch ausreißen zum Verbrennen. Von einem Händler habe ich gehört, wenn jemand in Arabien einen Baum ohne Erlaubnis fällt, dann wird er genauso hart bestraft, als wenn er einen Menschen getötet hätte. Aber was sollen wir denn machen? Wir brauchen doch das Holz. Fast so wie unser Brot und Fleisch. So würde eine Bäuerin in Tansania, in Afrika, ihre Probleme mit der Energie beschreiben. Durch die Verbrennung von Holz, von tierischen und pflanzlichen Abfällen, werden bis zu 90% des privaten Energiebedarfs in den Entwicklungsländern gedeckt. Die meisten Menschen in diesen Ländern kennen weder Strom noch Gas noch Öl. Aber auch Kühlschränke, elektrische Herde, Fernseher und Autos haben sie kaum. Energie aus der Verbrennung von Pflanzen zu gewinnen, ist für sie etwas ganz Alltägliches. Doch wenn das so bleibt, werden bis zur Jahrhundertwende 40% des restlichen Waldbestandes in diesen Ländern verbraucht sein. Das aber hat unabsehbare Folgen, wie uns der Ökologe erklärt, ein Fachmann für Umweltfragen. Wo die Wälder abgeholzt werden und nicht mehr ausreichend nachwachsen, schwemmt der Regen die Erde fort und das nackte Gestein bleibt zurück. Dann kann nichts mehr wachsen und die Menschen hungern. Wo der Wald fehlt, verändert sich aber auch das Klima eines Gebietes. Der Wald ist als Wasserspeicher nicht zu ersetzen. In vielen Ländern hat man deshalb begonnen, neue Wälder anzupflanzen. Aber ein Wald braucht viel Zeit, um zu wachsen. Und obwohl man um diese Zusammenhänge weiß, verschwindet jedes Jahr auf der Erde eine Waldfläche von der Größe der Bundesrepublik Deutschland. Holz ist also Mangelware. Auch bei uns in Deutschland, wo es zum Glück noch Wälder gibt. Als Energiequelle kommt hier nur Bruch- und Abfallholz in Frage. Doch wer möchte schon wieder Reisig sammeln, um es zu Hause zu verbrennen? Wir haben uns längst an unsere bequeme Zentralheizung gewöhnt. Aber verbrennen ist nur eine Möglichkeit. In den höher entwickelten Ländern, die nicht über eigene Erdöl- und Kohlevorräte verfügen, hat man inzwischen ein anderes Verfahren entwickelt, die Pflanzenenergie zu nutzen. Nicht zum Kochen und zum Heizen, sondern als Benzinersatz für Autos. Dazu gewinnt man aus den Pflanzen Alkohol. In Brasilien, für dessen Regierung ich spreche, sind wir sehr zuversichtlich, dass wir mit Pflanzen bald einen großen Teil des Motorenbenzins ersetzen können. Vor wenigen Jahren hat die brasilianische Regierung ein Programm über 400 Millionen Dollar gestartet. Aus Zuckerrohr, einer Pflanze, die bei uns in großen Mengen angebaut wird, gewinnen wir Zucker. Der Zucker wird dann durch Hefe zu Alkohol vergoren. Dieser Alkohol nun kann entweder in reiner Form oder aber mit gewöhnlichem Benzin vermischt als Motorentreibstoff verwendet werden, zum Beispiel für Autos. Dadurch sparen wir rund 20% unseres Erdöls ein. Aus einer einheimischen Pflanze können wir also Treibstoff herstellen. Unser Treibstoff wächst sozusagen auf Brasiliens Feldern. In Brasilien lohnt es sich offensichtlich, Alkohol aus Pflanzen herzustellen. Allerdings kann man damit das aus Öl gewonnene Benzin nur teilweise ersetzen. Der neue Treibstoff kann nur beigemischt werden, da sonst die Motoren vorzeitig verschleißen. Für Europa hat man errechnet, dass genauso viel Energie verbraucht würde, um Alkohol herzustellen, wie man mit dem fertigen Alkohol gewonnen hätte. Und wenn alle Autos mit dem neuen Treibstoff fahren sollten, müsste jedes Stückchen Land nur noch für die Alkoholproduktion genutzt werden. Dann gäbe es keine Äcker für Brotgetreide mehr, wir hätten weder Speisekartoffeln noch Gemüse und nirgends mehr saftige grüne Weiden. Was würden wir essen? Wo spazieren gehen? Übrigens haben die brasilianischen Farmer, die Zuckerrohr anbauen wollen, etwas Wichtiges vergessen. Bisher haben sie auf ihrem Land Nahrungsmittel angebaut. Bohnen, Mais und Getreide. Jetzt wollen sie Pflanzen anbauen, um daraus Treibstoff für Autos herzustellen. Zur gleichen Zeit hungern auf der ganzen Welt Millionen Menschen. Wie viele Menschen in Zukunft verhungern werden, weil aus Pflanzen nicht Nahrung, sondern Treibstoff für Autos hergestellt wird, kann man ausrechnen. Eine schlimme Rechnung. Auch in Indien hungern Millionen von Menschen. Dort aber verwendet man heute ein neues Verfahren. Man nutzt die Pflanzen als Nahrung, gewinnt Energie jedoch lediglich aus den Abfällen und kann die Reste zum Schluss sogar noch als Dünger verwenden. Früher habe ich den Dung von meinen Kühen immer trocknen lassen und ihn dann verbrannt, um damit zu heizen und zu kochen. Aber vor ein paar Jahren hat die indische Regierung unserem Dorf gesagt, wir sollten doch diese neuen Gasanlagen kaufen. Sie hat uns sogar einen Teil des Geldes dafür geliehen. Jetzt kommt also der Kot von den Kühen, alle Abfälle in den Behälter der Gasanlage. Da warte ich ein paar Tage ab und dann entsteht in der Anlage Gas. Ja, und mit dem Gas da kochen und heizen wir heute. Und mit den festen Rückständen in den Behälter dünge ich dann mein Feld. Mit dem Mist, den eine Kuh am Tag liefert, kann ich jetzt so viel Gas gewinnen, dass ich einen ganzen Tag damit kochen kann. Ah, das ist schon was. Nur, die Gasanlagen sind noch reichlich teuer. Das kann sich nicht jeder im Dorf hier leisten. Das müsste noch billiger werden. In Indien, wo dieser Bauer lebt, und in vielen anderen asiatischen Staaten sind heute Tausende solcher Biogasanlagen im Gebrauch. Im Inneren dieser Anlagen werden Pflanzenreste, Tierkot und andere zersetzbare Abfälle unter Luftabschluss durch Millionen von winzigen Mikroorganismen zersetzt. Dabei entsteht Biogas, das ist Methan, ein gut brennbares Gas. Und die festen Rückstände bilden einen hochwertigen Dünger. Die Vorteile dieses Verfahrens liegen also darin, dass Abfälle hygienisch beseitigt werden und dass die festen Rückstände im Behälter als Dünger weiterverwendet werden können. Vor allem aber, die Pflanzen werden zuerst als Nahrungsmittel benutzt und nur aus den Abfällen der Pflanzen gewinnt man Energie. Das hört sich gut an. Was meint unser Fachmann, der Ökologe? Auch hier gibt es Probleme. Biogas ist ja sozusagen Energie aus dem Misthaufen. Wirtschaftlich einsetzen lässt es sich nur, wenn es direkt auf dem Bauernhof erzeugt und verbraucht wird. Für eine zentrale Gasversorgung durch die Stadtwerke ist das nichts. Wir können ja die Misthaufen nicht erst zum Gaswerk transportieren. Allenfalls können wir in unseren Kläranlagen Biogas in größerem Umfang gewinnen. Für die Entwicklungsländer ist Biogas aber durchaus eine Energiequelle mit Zukunft. Pflanzen haben, wie gesagt, den Vorteil, dass sie immer wieder nachwachsen. Der Wissenschaftler spricht in diesem Fall von Biomasse. Die Biomasse kann als Energiequelle genutzt werden. Wir können diese Biomasse verbrennen, daraus Alkohol als Treibstoff gewinnen oder Pflanzen- und Tierabfälle zur Biogaserzeugung nutzen. Wir müssen aber darauf achten, dass wir nicht mehr Pflanzen zur Energienutzung ernten, als nachwachsen können. Und wir müssen wissen, dass Pflanzen vorrangig zur Ernährung gebraucht werden.